Hey, people! Hallo Well, Leute, good morning. guten Morgen. Hope you slept well. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Daniel is already up, awake and happy here next to me. Daniel ist schon auf, wach und glücklich hier neben He's mir. awake. Are you awake, Daniel? Bist du wach, Daniel? He's Er ist awake. wach. As awake as he can be. So wach, wie er nur sein kann. That's wonderful. Das ist wunderbar. Let's continue to talk about rivers of living water or of stale reservoir. Reden wir weiter über Ströme lebendigen Wassers oder über abgestandene Gefäße. Do you know that you've been created for something much bigger than yourself? Wisst ihr, dass ihr für etwas viel Größeres geschaffen wurdet als für euch selbst? You thought you're big, didn't you? Ihr habt geglaubt, ihr seid groß, nicht You wahr? are big in God. Ihr seid groß in Gott. But your purpose is even bigger than you. Aber euer Zweck ist sogar noch viel größer als ihr. Do you know, but if you ask the question why we have been created, Wenn ihr euch die Frage stellt, warum wir geschaffen wurden, there's actually not one answer. dann gibt es darauf nicht nur eine Antwort, There are a whole number of answers. sondern in der Tat eine große Anzahl von As you Antworten. guys who know me, you know I love to talk about Colossians 1, 15 and 16. Natürlich diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich es liebe, über Kolosser 1, 15, 16 zu reden. That we were created for him. Wir wurden für ihn geschaffen. That's wonderful. Das ist wunderbar. And I believe this with all of my heart. Und ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. But look, Aber schaut! that's not the only reason why we were created. Das ist nicht der einzige Grund, warum wir geschaffen wurden. Look at Ephesians chapter 2, verse 10. Schaut in Epheser 2,10. Here is what the Bible says. Die Bibel sagt Folgendes. We are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. So we were not only created for Jesus, but we were also created for good works. Wir wurden also nicht nur für Jesus geschaffen, sondern wir wurden auch zu guten Werken geschaffen. So if you don't find the good works that God created you for and do them, wenn ihr also die guten Werke nicht seht, für die Gott euch geschaffen hat und sie tut, you are a dead sea. Dann seid ihr ein totes Meer. Sorry to tell you that. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. The truth. Aber es ist die Wahrheit. So it's one of the challenges and one of the adventures of Christian life. Das sind die Herausforderungen und Abenteuer des Christenlebens. To find out the works that God has created already for us. Diese Werke herauszufinden, die Gott bereits für uns geschaffen hat. I love Ephesians 2 verse 10 so much. Ich liebe Epheser 2 so sehr. Because it shows the goodness of God in the finished work of the cross. Weil es die Güte Gottes im vollbrachten Werk am Kreuz zeigt. So look what he says. Schaut, was geschrieben steht. We are his workmanship, that means his creation. Denn wir sind sein Gebilde, das bedeutet seine Kreation. We weren't created in ourselves, but we were created in Christ Jesus, that shows the finished work of the cross. Wir wurden nicht in uns selbst geschaffen, sondern in Jesus Christus, was das vollbrachte Werk am Kreuz zeigt. We were created for good works. Yep. Wir wurden zu guten Werken geschaffen. That is a gospel of works, huh? Also Reinhard, das ist ein Evangelium der Werke, nicht wahr? You always talk about the finished work of the cross, and now it's work again. Du redest immer vom vollbrachten Werk am Kreuz, und nun heißt es wieder Werke. They say in Portuguese, calma, gente, calma. Wie heißt es so schön auf Portugiesisch? Ruhig, Leute. Beruhigt euch. Look how amazing God is. Schaut, wie wunderbar Gott ist. Which God prepared beforehand that we should walk in them. Die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? You don't have to do the works, you've just got to walk in the works. Ihr müsst also die Werke nicht tun, sondern nur in ihnen wandeln. Hang on, Reinhard. Moment mal, Reinhard. If I were created for good works, I have to do good works. Wenn ich zu guten Werken geschaffen wurde, muss ich doch gute Werke tun. No. Nein. No. Nein. Here is what you have to do. Ihr müsst Folgendes machen. You have to walk in the work. Ihr müsst in den Werken wandeln. So here is the incredible difference. Der unglaubliche Unterschied ist folgender. If you have to do the works, wenn ihr die Werke tun müsst, then if you have to walk in them, ist es etwas anderes, als in ihnen zu wandeln. So here is what you need to do. Ihr müsst also Folgendes machen. You have to first of all understand that you've been created for good works, but the works already have been created. Ihr müsst zuerst verstehen, dass ihr zu guten Werken geschaffen wurdet, aber die Werke bereits vorbereitet sind. Wenn die Werke schon vorbereitet sind, wisst ihr, was das bedeutet. Es ist erledigt, meine Freunde. Was geschieht also, wenn ihr nicht in den Werken wandelt, die Gott für euch vorbereitet hat? Dann seid ihr ein stinkendes, totes Meer. So look, it's not that you have to work the works, but you have to walk in the works because the works already exist. Es heißt nicht, dass ihr für die Werke arbeiten müsst. Ihr müsst in ihnen wandeln, weil die Werke bereits existieren. It's not your river. Es ist nicht euer Strom. exists is the rib of the Spirit of God. Der existierende Strom ist der Strom des Geistes Gottes. So I'm going to explain that to you practically. Ich werde euch das praktisch erklären. Yesterday Marina had to preach. Gestern musste Marina predigen. She was very anxious. Und sie war sehr unruhig. Marina sagte, she was very anxious because she had to preach. Dass sie sehr unruhig sei, weil sie predigen musste. And I told her, ich sagte ihr, this is what I've learned. Ich habe Folgendes gelernt. I've learned this in the very beginning of the ministry. Ich habe das am Anfang meines Dienstes gelernt. That you can either work for Jesus or you can work Jesus work let Jesus work through you. Ihr könnt entweder für Jesus arbeiten oder Jesus durch euch arbeiten lassen. So, what's the difference? Was ist der Unterschied? The difference is the works that God created before the foundation of the world. Der Unterschied ist, dass die Werke, die Gott vor Anbeginn der Welt geschaffen hat, it means they flow through you. Und in denen ihr wandelt. Das heißt, dass sie einfach durch euch fließen. Expresses himself through you. Jesus drückt sich selbst somit durch euch aus. The river now flows through you. Der Strom fließt also jetzt durch euch. You become a channel and not a reservoir. Ihr werdet ein Kanal und kein Gefäß. That's an exciting adventure. Das ist ein aufregendes Abenteuer. See you tomorrow. Bis morgen.